Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Die westdeutsche Theaterszene der späten 60er Jahre, das war ein heißes Pflaster. Zeit für aufgeregtes Theater. Die erste Popgeneration war zum Marsch auf die etablierte Kultur angetreten. Peter Zadek, Wilfried Minks, Rainer Werner Fassbinder, Peter Stein. Und ein junger Autor aus Niederbayern landete mit seinem 1966 aufgeführten Erstling Jagdszenen aus Niederbayern eine Sensation. Martin Sperr wurde zum Erneuerer des kritischen bayerischen Volksstücks, befreit von Tümelei und Nostalgie. Schon 1972 unterbrach aber ein Unfall seine Karriere. Er blieb über Jahre halbseitig gelähmt und war nicht mehr derselbe. 2002 starb er mit nur 57 Jahren. Zu seinem 80. Geburtstag wiederholen wir ein bayerisches Feuilleton von Monika Dimpfel aus dem Jahr 2014. Man muss nicht gleich abschalten, liebe Beat-Freunde. Hier ist die junge Welle aus München mit der Sendung Sperrgut. Ich bin Martin Sperr, ich begrüße mich und alle, die sonst noch zuhören. 1968. Die junge Welle, wie der Jugendfunk damals hieß, hatte einen prominenten Moderator für ihre Weihnachtssendung gewonnen. Martin Sperr, 24, Dramatiker und Schauspieler, war seit seinem Erstling Jagdszenen aus Niederbayern ein Star unter den Autoren des kritischen, sogenannten neuen realistischen Volksstücks. Die Jagdszenen aus Niederbayern, die inzwischen auf verschiedenen deutschen Bühnen gespielt wurden, eroberten in diesem Jahr gerade die Kinoleinwand. Mit seiner bayerischen Übersetzung von Edward Bonds Baby Kill Schocker gerettet, war ihm und dem Regisseur Peter Stein bereits ein Hit an den Münchner Kammerspielen gelungen. An den Kammerspielen war auch sein zweites Stück Landshuter Erzählungen uraufgeführt worden. 1968 entstand die Hörspielfassung der Landshuter Erzählungen. Das dritte Stück, das seine bayerische Trilogie abschließen sollte, war seit langem in Arbeit. Nun, zum Jahresende, konnten die Radiohörer den Autor Martin Sperr in der Rolle eines Diskjockeys mit damals gewiss besonderem Musikgeschmack erleben. Um einen privaten, progressiven Ansatz zu zeigen, spiele ich mir jetzt meine Lieblingsgruppe The Mothers of Invention vor und bitte alle, die anschließend Bedürfnisse haben, ihre Schimpfgelüste zu eruptieren, weil ihnen die Nummer 12 Minuten und 17 Sekunden zu lang oder 7 Tage zu kurz war, nicht dem Bayerischen Rundfunk anzuläuten, sondern mich direkt zu beschimpfen. Meine Telefonnummer ist 77-1119 in München. Ich finde zwar The Fox und einige andere Beatgruppen groß und die Beatles immer eine Reise wert, die größten aber sind für mich The Mothers of Invention und besonders mit dem Titel The Return of the Son of Monster Magnet. Susie? Yes? Susie Cream Cheese? Yes? This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you? What? Susie Cream Cheese, honey, what's got into you? Martin Sperr wurde am 14. September 1944, 8 Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im niederbayerischen Steinberg bei Dingolfing geboren. Die Mutter war vor der Ehe Köchin gewesen, der Vater war Dorfschullehrer. Martin, das jüngste von 3 Kindern, wurde aus einem katholischen Internat und ein paar Handelsschulen hinausgeworfen. Er wollte Schauspieler werden. 1961 machte er die mittlere Reife. Ob er danach gleich auf eine Schauspielschule gegangen sei, wurde er später in einem Interview gefragt. Schon gleich auf die Schauspielschule, aber zugleich noch Lehrzeit und solche Späße und viele kleine Arbeiten, so in Wäscherei und Hotel und so Zeugs. Die in München begonnene Lehre zum Industriekaufmann brach Sperr nach 3 Monaten ab, hatte da aber bereits erste Erfahrungen als Schauspieler gesammelt. In einem Münchner Kellertheater, dem Theater 44, gab er, noch keine 18 Jahre alt, sein Debüt. Von Pasing, wo er wohnte, soll er immer zu Fuß nach Schwabing ins Theater 44 gelaufen sein, weil er kein Geld für die Straßenbahn hatte. 1962 bestand Martin Sperr die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Silvia Sperr-Barwig, seine spätere zweite Ehefrau, lernte ihn damals kennen. Sie war in Dresden aufs Gymnasium gegangen, hatte in Berlin noch einmal das Westabitur gemacht und wollte ebenfalls auf die Schauspielschule. In einem Gespräch, das im Sommer 2004, 2 Jahre nach Martin Sperrs Tod, in Landshut geführt wurde, erzählt sie darüber. Das war im Jahre 1962. Da haben wir beide beschlossen, unabhängig voneinander, dass wir uns an der Schauspielschule, am Max-Reinhardt-Seminar in Wien bewerben und vorsprechen. Und haben das dann auch bestanden an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Und dann waren wir dort auf der Schauspielschule. Wir waren in einer Klasse. Auf die Frage, wie der junge Martin Sperr damals gewesen sei, wie er ausgesehen und auf sie gewirkt habe, lacht sie. Ja, das sehe ich schon noch vor mir, wie er ausgesehen hat. Also er war ein ausgesprochen auffälliger Typ mit einem Wuschelkopf und einer Taille. Und er saß immer in einem Königsstuhl während der Stunden. Das war sein Stuhl, kein anderer durfte sich da draufsetzen. Fehlte so oft es ihm gerade passte und hatte einen Baum im Park, den er liebte und hat ziemlich gesponnen. In Wien ist er ja dann auch rausgeflogen wegen Unbegabung, weil er einfach nichts gemacht hat. Wir waren befreundet und haben miteinander Würstchen gekocht und sind spazieren gegangen und ich habe Hüte aufprobiert und haben gesponnen, dass wir beide zum Hübner nach Bremen wollen. Und dann hat er noch eine Perspektive für die Zukunft entworfen, dass wir wie Hans Sachs mit einem Wagen durch die Gegend ziehen und 10 Kinder haben, die dann alle mitmachen müssen. Und ich habe dann gesagt, so viele Kinder schaffe ich nicht. Aber er war sehr freundlich, eigenbrötlerisch und hat damals in Wien schon angefangen, die Jagdszenen zu tippen, also sich auszudenken. Zur Entstehung der Jagdszenen aus Niederbayern ist Sperr oft interviewt worden. Ich habe mich immer sehr geärgert in Wien. Da war eine Woche lang eine sozusagen Uraufführungswoche deutscher Stücke. Und dann schrieben die Kritiker, es gäbe überhaupt keine deutschen Dramatiker heutzutage, ja. Und das fand ich falsch, weil es gab natürlich welche, nur die Stücke waren halt nicht besonders. Und darüber habe ich mich also so geärgert, dass ich mir gedacht habe, jetzt schreibe ich auch mal eins. Zwischen der ersten Niederschrift, begonnen an Weihnachten 1962, und einer bühnentauglichen Fassung seiner Geschichte von der Jagd der Dorfbewohner auf den schwulen Außenseiter Abram, lagen allerdings gut 3 Jahre harte Arbeit. Karl-Heinz Braun, in Frankfurt Lektor im Suhrkamp Verlag, erkannte früh das Potenzial, das in der ausufernden Produktion dieses jungen Wilden aus Niederbayern steckte. Immer wieder habe Braun ihn zum Umschreiben ermutigt, erinnerte sich Sperr in einem Gespräch mit Michael Skasa aus dem Jahr 1979. 9 Fassungen haben wir zusammengebracht. In der ersten Fassung sind 150 tragende Rollen aufgetreten. Und dazu eben nur Dorfbevölkerung. Das ist ein barockes Spektakel. Ja, wahnsinnig. Ja, das waren ja mindestens 8 Stunden. Nach 2 Jahren Wien und dem Rauswurf aus dem Max-Reinhardt-Seminar ging Sperr nach Wiesbaden. Er schlug sich als Schauspielschüler, Theaterstatist und Nachtportier durch, bis sich sein Wunsch nach einem Engagement an Kurt Hübners Bremer Stadttheater erfüllte. Bremen, wo damals Peter Zadek und Wilfried Minks inszenierten, war ein Mekka der Theateravantgarde. Die erste Pop-Generation trat hier zum Marsch durch die Kulturetablissements an. Sperr wurde für die Spielzeit 65-66 als Regieassistent und Schauspieler engagiert. Langfristig noch wichtiger war freilich, dass das Bremer Theater das Stück des 22-Jährigen annahm. Die Jagdszenen aus Niederbayern wurden am 27. Mai 1966 uraufgeführt. Das Dorf Rheinöd in Niederbayern. Frühherbst nach der Währungsreform. Das Dorf riecht nach Schweinsbraten. Wieder richtig, wie der Sonntag sein soll. Das Stück ist inzwischen ein bayerischer Klassiker. Helmut Karasek hat den Plot in einem Aufsatz über die Erneuerung des Volksstücks seit Mitte der 1960er Jahre zusammengefasst. Jagdszenen aus Niederbayern zeigen die Treibjagd eines Dorfs, dessen Bewohner sich selbst gefällig viel auf ihre Biederkeit zugute halten, auf Außenseiter. Der am meisten Gejagte ist ein homosexueller Halbwüchsiger, als schwule Drecksau verschrien. In Szenen, die die Selbstgefälligkeit und Grausamkeit der Dorfbewohner Schlag auf Schlag entlarven, wird das Opfer so lange direkt und indirekt getrieben, bis es vor Hass zurückschlägt. Natürlich nach der falschen, der noch schwächeren Seite. Der Gejagte ermordet mit rasenden Stichen das von ihm geschwängerte Dienstmädchen Tonka. Eine Szene, die Sperrs deutlichste Anleihen bei Büchners Woyzeck enthält. Das Dorf registriert am Ende selbstzufrieden, dass man wieder unter sich sei. Zur Grundidee der Jagdszenen befragt, antwortete Sperr: Jagdszenen aus Niederbayern zeigt den Anpassungsversuch von zwei Außenseitern, von denen einer gelingt und der andere gelingt nicht. Der Versuch, der gelingt, zeigt, dass also die Außenseiter sich wahnsinnig gern integrieren würden in die Gesellschaft und dass sie sich im Grund überhaupt nicht unterscheiden von den Jägern, außer eben dadurch, dass sie ausgestoßen sind von der Gesellschaft. Und ich wollte also zeigen, dass der Mensch in jeder Situation jagbar ist, sobald man ihn jagen will. Martin Sperr war, vor Rainer Werner Fassbinder und Franz Xaver Grötz, der erste in einer Reihe junger, meist bayerischer Dramatiker, die auf den Spuren der zeitgleich wiederentdeckten Marie-Louise Fleißer und Ödün von Horvath die Bühnentauglichkeit der Wirtschaftswunderprovinz mit realistischer Härte testeten. Wobei sie, man schrieb 66, 67, 68, gegen die bislang dominanten Formen des poetischen und absurden Theaters ein neues Genre durchsetzten, das überhaupt nicht gemütliche neue Volksstück, das bloße Unterhaltungserwartungen genauso frustrierte wie bürgerliche Kunstansprüche. Die Autoren des neuen Volksstücks thematisierten die konfliktreiche soziale Realität von unten und in modellhaften Konstellationen. Sie gewannen so auch dem Dialekt die Literaturfähigkeit zurück. 100 Jahre lang hat das deutsche Theater den Dialekt genutzt und einige der größten deutschen Stücke sind Dialektstücke, schrieb Sperr im Programmheft zur Münchner Aufführung seiner bayerischen Fassung von Edward Bonds Gerettet. Wie soll das Theater heute Wirklichkeit fassen, wenn es seine Figuren eine Sprache sprechen lässt, die sie in Wirklichkeit nie sprechen? Dies ist, so scheint uns, keine naturalistische Überlegung. Sie entspringt vielmehr dem Glauben an die Sprache, an ihren Rang als unentbehrliches Mittel szenischen Ausdrucks. Martin Sperr hat sich auch theoretisch über die Verwendung des Dialekts in der Literatur geäußert. Die gesprochenen Sprachformen sind konkreter, vielschichtiger, wandlungsfähiger und können sich aus sich selbst heraus erneuern. Der Dialekt ist sehr viel materialistischer und realitätsverbundener als das abstrakte Dudendeutsch. Heute ist der bayerische Dialekt das Medium der bayerischen Autoren für die Beschreibung ihrer Realität, die ein Teil der bundesrepublikanisch-kapitalistischen Wirklichkeit ist oder für diese stellvertretend sein kann. Die Verwendung des Dialekts hat nichts mit Lokalpatriotismus zu tun, sondern ist Ausdruck eines politischen Bewusstseins. Das Instrument der wirklichkeitsnäheren Sprache wird benutzt zur Erfassung und Darstellung der sich verändernden gesellschaftlichen Realitäten. Zum Beispiel werden allgemeine Probleme wie Homosexualität in den Jagdszenen aus Niederbayern plastisch und konkret durch die Festlegung auf ein bestimmtes Milieu, das bedeutet eine bestimmte Sprache. Noch im Jahr der Minks-verpoppten Uraufführung folgte eine hochgelobte Inszenierung der Jagdszenen an der Schaubühne am Hallischen Ufer in Berlin. Hier spielte Sperr selber mit. Er übernahm die Rolle des jungen, als Dorfdepp abgestempelten Rovo, die er auch in der späteren Hörspielfassung gesprochen hat. Bleib da, Abram. Vielleicht bleib ich da. Wenn's geht nur, die lassen mich nicht in Ruhe. Mich? Lassen Sie auch nicht in Ruhe. Wenn es geht, bleibe ich da. Ja. Du, Abram, ich habe heute eine Katz gesehen. Die habe ich beim Schwanz gepackt und sie so rumgedreht und dann in die Höhe geworfen. Dann ist sie runtergefallen und war nicht tot. In der Verfilmung spielte Sperr den schwulen Außenseiter Abram. Peter Fleischmann verfasste mit Sperr das Drehbuch und führte Regie. Fleischmann aktualisierte die Handlung. Er versetzte sie in die 60er Jahre. Drangsaliert werden auch Fremdarbeiter und ein Dorfbeetle. Der Film erhielt 1968 den Bundesfilmpreis, lief auf der Berlinale und in Locarno, hatte 800.000 Besucher. Wie genau die Filmversion traf, zeigten aber auch einzelne wütende Reaktionen, die nicht auf Sperrs lokalpatriotisch empörte niederbayerische Heimat beschränkt blieben. Er hat einen großen Unterschied zwischen dem Stück und dem Film gemacht und hat immer gesagt, der Film sei nicht sein Film. Aber ich denke, er war eigentlich schon auch stolz auf den Erfolg dieses Films, der ja in der ganzen Welt viel Erfolg hatte. Und er hatte auch nur einen Vertrag als Schauspieler und für das Drehbuch hat er irgendwie 2000 Mark bekommen. Und damit waren dann die Rechte waren dann auch für 20 Jahre weg. Von Bremen, wo er für Zadek noch eine umstandslos alltagssprachliche Bearbeitung von Shakespeares Maß für Maß herstellte, wechselte Sperr 1967 an die Münchner Kammerspiele. Er bekam ein Engagement als Schauspieler und Hausautor. Zusammen mit einem anderen Shootingstar, dem Regisseur Peter Stein, feierte er seinen ersten Münchner Erfolg. Steins Werkrauminszenierung von Sperrs Münchner Fassung des Bondstücks Gerettet schockte und schlug ein. Die Zeitschrift Theater Heute wählte sie zur Aufführung des Jahres 1967. Sperr war in dieser Inszenierung übrigens auch auf der Bühne zu sehen, in der Rolle eines jugendlichen Bandenmitglieds. Mit schwarzer, enger Lederhose, lockenköpfig, fies, ungreifbar, wahrscheinlich schwul. Wie in einer Kritik stand. Theater Heute zeichnete den Autor Sperr im selben Jahr auch persönlich aus, nämlich mit dem erstmals vergebenen Preis für junge Theaterleute, den außer ihm der Schauspieler Bruno Ganz und der Regisseur Kai Brak erhielten. An Sperr, dessen zweites Stück Landshuter Erzählungen kurz vor der Uraufführung stand, sei der Preis gegangen, weil er mit seinem zweiten Stück Landshuter Erzählungen deutlich weitergekommen ist, weil er nüchtern auf die Realität blickt, weil er kleine und kleinliche Verhältnisse und Personen mit ruhiger Selbstverständlichkeit deutlich groß darstellt, weil wir bei ihm etwas über die Wirklichkeit lernen, indem er Kunst macht. Sperr revanchierte sich mit einem Artikel für Theater Heute, in dem er seinen Standpunkt als linker junger Theatermacher darlegte und seine Erwartungshaltung umriss. Was erwarte ich vom Theater? Zunächst muss ich untersuchen, was ich vom Theater will. Ich persönlich will nicht zeigen, was gut oder schlecht ist an unserer Zeit, beziehungsweise, da Theater um Menschen geht, an unserer Gesellschaft, sondern was zu verändern ist, was man verändern muss und kann. Darin sehe ich im Moment die Aufgabe meiner Theaterarbeit. Mich interessiert, wenn ich ins Theater gehe, nicht die Meinung des Autors zu irgendeinem Problem in Form von Dialogen, sondern die Beziehungen der Figuren auf der Bühne zueinander, zur Handlung und ihre Meinungen und wie sie zu diesen Meinungen kommen bzw. gekommen sind. Wenn man davon ausgeht, dass man für ein Publikum schreibt, baut, inszeniert und spielt, muss man vom Vorhandenen und Bekannten ausgehen, dieses benutzen und verändern, um dem Publikum die Veränderungen sichtbar zu machen. Das Abbild unserer Zeit muss dem Publikum verständlich und lebendig sein. Theater muss also, zumindest wie ich es mir wünsche, kulinarisch sein. Das Theater wird immer mehr zur sterilen Ablage unserer unbewältigten Vergangenheit. Und diese wird so zu einem angenehmen Mittel, die Gegenwart umgehen zu können. Andererseits werden Extremitäten und Perversionen ausgebrütet und demonstriert, wobei es in den seltensten Fällen über die bloße Demonstration einer Schweinerei hinausgeht. Diese Reizsteigerung ist aber vom Publikum diktiert, da es nicht mehr auf den Sinngehalt von Stücken reagiert, sondern auf deren Machart. Es findet keine geistige Auseinandersetzung mehr statt. Was von der Bühne kommt, wird ohne Kritik konsumiert oder ohne Kritik abgelehnt. Viele Zuschauer gehen ins Theater, um Gesprächsstoff für die Pause zu haben und um an sich mitreden zu können. Aus dieser Not haben die Theater inzwischen eine Untugend gemacht und das sogenannte Schocktheater erfunden, das nur um des Schocks willen da ist und das Anlass zur Diskussion und Empörung gibt. Das Publikum erwartet Delikatesse oder Schock um des Schocks willen, aber nicht Ehrlichkeit. Wollen Sie nicht auch das Publikum schockieren mit Ihren Stücken? Nein, ich will das Publikum nicht schockieren. Ich will das Publikum nur anregen, mitzudenken und die Sache weiterzudenken. Und wenn dieses Weiterdenken zu einem Schock führen sollte, diesen Schock ja, aber nicht, weil da irgendwelche Schweinereien passieren, das ist, finde ich, völlig uninteressant. Ich erwarte vom Theater die Ehrlichkeit, wirklich zu scheißen und nicht zu zeigen, wie lustig und delikat man doch das Scheißen vermeiden kann. Ich erwarte sowohl von den Ereignissen auf der Bühne als auch vom Publikum Ehrlichkeit und Naivität. Natürlich hat das Publikum das Recht, einzelne Dinge in Theaterabenden abzulehnen. Ich bestreite jedoch das Recht, Vorgänge als unappetitlich abzutun und nicht zu fragen, warum sie unappetitlich sind und wie es dazu kommt. Den Abscheu zur Scheuklappe umzumünzen, statt ihn zur Distanz zu benutzen, ist nicht das Recht des Zuschauers. Ich wünsche mir vor allem ein aufgeschlossenes, naives, kritisches Publikum. Was er mit diesem Wunsch meinte, hat Sperr noch einmal in einem Theater-Heute-Beitrag über sein Verhältnis zu Brecht erklärt. Die Bevormundung des Zuschauers muss vermieden werden. Schon die Wahl des Stückes ist eine Bevormundung, sofern man davon ausgeht, dass Theater Wirklichkeit abspiegelt. Der Teil Wirklichkeit, den man auswählt, muss bewertet werden, und zwar bewusst. Man muss dem Zuschauer aber die Möglichkeit einräumen, zu kritisieren, wie bewertet wurde. Der Schriftsteller hat sich also, was die Veränderbarkeit unserer Gesellschaft betrifft, zu engagieren. Brecht forderte ein naives Theater für ein naives Publikum, eine Forderung, der man sich nur anschließen kann. Solange das naive Publikum fehlt, muss man im Theater die alten, unnaiven Konventionen benutzen und mittels veränderter Dramaturgie bei alter Spielweise pervertieren, um sie zu brechen. Es ist deshalb nicht nur wichtig, was man zeigt, sondern wie man es zeigt. Die Erziehung des Publikums ist der erste Schritt, der bei uns zu einem lebendigen Theaterspiel führen könnte, solange das Theater Wert auf gesellschaftliche Funktion legt. In Bremen hatte Sperr mit der Arbeit an seinem zweiten Stück begonnen. In München wurden die Landshuter Erzählungen am 4. Oktober 1967 an den Kammerspielen uraufgeführt. Dabei kam es zu tumultartigen Unruhen. »Prost, Everding«, rief ein Zuschauer, als gegen Ende auf der Bühne Bier herbeigeschafft wurde. Bei vielen Kritikern fiel die Aufführung durch. Die wenigsten mochten sich mit dem durchgängig negativen Panoptikum der von Sperr krass, gradlinig, grimmig und wie mit dem Hackebeil gezeichneten Kleinstadt- und Familienwelt anfreunden. Sperr verweigerte Identifikationsmöglichkeiten und wurde dafür bestraft. Worum es in den Landshuter Erzählungen geht, hat Helmut Karasek beschrieben. Landshuter Erzählungen zeigt den Konkurrenzkampf zweier bayerischer Bauunternehmer und ist gleichzeitig die böse Pervertierung einer Romeo- und Julia-Variante der sich liebenden Kinder feindlicher Väter. Der Bauunternehmer Leiper, der mit dem Bauunternehmer Grötzinger in ein bitteres geschäftliches Fingerhakeln verwickelt ist, bei dem man sich gegenseitig verleumdet, Arbeiter abspenstig macht, für Aufträge Bestechungen anbringt, will nicht, dass sein Sohn die Tochter Grötzingers heiratet. Der hingegen will schon, weil dann des Leipers Firma in der seinen aufgeht. Grausiger Höhepunkt des Stücks, der Sohn Leiper hilft beim Tod seines Vaters ein bisschen sehr nach, worauf die Mutter, bis dahin ganz des Vaters Echo, sofort auf des Sohnes Seite umschwenkt. Er ist der neue Herr im Haus, mit ihm muss man sich's richten. In der Hörspielfassung wurde dieser Sohn, der junge Leiper, von Sperr gesprochen. Du kannst mich nicht enterben. Es hat dich zu interessieren, wen ich liebe. Du, ich liebe sie und ich brauch sie. Ich brauch das Geschäft. Lass ihn doch los. Ich brauch das zum Leben. Aber so lass ihn doch los. Das ist mein Geschäft, das du kaputt machst, weil es mein Geschäft wird. Ich heirate diese Kinder. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich lass nicht auf mir rumtrampeln. Du, ich heirate sie. Sperr hat diese Geschichte einer Firmenfusion mittels einer Liebe, die nicht mehr als gewohnheitsmäßig absolvierter Beischlaf mit dauernden Kontoberechnungen ist, mit lebenswahren Genrebildern aus seinem Landshut versetzt. Mit Leuten, die hinter vorgehaltener Hand noch immer antisemitisch sind, die Geschichte von den Vergasungen für eine Erfindung der Amerikaner halten. Mit einem Romeo, der sich immer deutlicher zum Großunternehmer der nächsten Generation mausert. Und mit Arbeitern, die dumpf auf dem Kampfbrett der beiden vorgeblich bayerisch-volkstümlichen, in Wahrheit zielstrebig die Konzentration vorantreibenden Kampfhähne hin und her geschoben werden. Kurz, mit einem Stück, das Figuren als kompliziert, zusammengesetzt, von vielen Motiven bewegt zeigt und sie doch auf den großen Generalnenner des brutalen Egoismus und der in die Biografie der Hauptbeteiligten immer stärker eingreifenden Verkümmerung, Anpassung und aggressiven Verkrüppelung bringt. Als Mittelstandssatire haben die Landshuter Erzählungen ihren Biss wohl immer noch nicht verloren. In Landshut ist das Stück übrigens erst im Jahr vor Sperrs Tod, 2001, unter der Regie von Stefan Tilch aufgeführt worden. Nachdem das Theater seiner Heimatstadt mehr als 30 Jahre lang nichts von dem Nestbeschmutzer wissen wollte, waren die Landshuter Erzählungen nach einem Intendantenwechsel das allererste Stück von Sperr, das hier gespielt wurde. Das hat ihn sehr gefreut, dass er praktisch an seinem Heimatort in Niederbayern auch noch mal so wertgeschätzt wurde. Das war ein schöner Abschluss für ihn. Zeitlich hat Sperr die Landshuter Erzählungen im Jahr 1958 angesiedelt und nach den Jagdszenen als zweiten Teil einer bayerischen Trilogie konzipiert, die plastisch und konkret einen repräsentativen Querschnitt der Nachkriegswirklichkeit liefern sollte. In dem Interview, das er am Tag der Uraufführung seiner Landshuter Erzählungen gab, erläuterte Sperr sein Vorhaben. Es sind drei voneinander vollkommen unabhängige Stücke, also man kann jedes Stück einzeln aufführen. Nur für mich persönlich ist es eine Trilogie, ja. Der innere Zusammenhang der Trilogie ist der gesellschaftliche, ja. Also erst das Dorf, eine relativ kleine Einheit, wo eine Jagd gezeigt wird. Dann das zweite, der Kampf zwischen zwei Bauunternehmern in der Kleinstadt. Und im dritten dann die Politik. Das ist auch wieder ein vollkommen selbstständiges Stück. Bis das dritte Stück fertig war, sollte allerdings noch einige Zeit vergehen. Es erhielt schließlich den Titel Münchner Freiheit, spielt in der Gegenwart von 1969 und ist eine Lokalbau-Korruptionssatire, die ziemlich drastisch Ereignisse aus dem wirklichen Leben zitiert. Kein Wunder, dass die Uraufführung nicht am Ort der Handlung stattfand, sondern in Düsseldorf am 20. Februar 1971. Michael Kehlmann führte Regie. Die schmuddelige Verwicklung von Geschäft und Politik wird hier an einem Stadtsanierungsplan vorexerziert. Damit verquickt ist ein satirischer Abgesang auf die APO. Einmal also beschreibt das Stück die Ausschaltung eines liberalen Brauereibesitzers namens Ederer durch seine geschäftstüchtige und liebeshungrige Gattin. Ihn drängt es zur Diskussion mit den jungen Leuten, sie hat den EWG-Biermarkt und die Neubebauung eines Wohnviertels mit lukrativen Bürobauten im Sinn. Da auf diese Weise kleine Leute ihre Wohnungen verlieren, kann Sperr hieran seine APO-Handlung in Gang setzen. Die Studenten demonstrieren gegen den Sanierungsplan. Das Brauerstöchterchen geht ins linke Lager über, macht frustrierende Erfahrungen mit den Zersplitterungstendenzen der jungen Linken und kehrt in den Reichtum zurück. Sie wird nicht anders als ihre Mutter werden. Die hat inzwischen den Vater durch ihr ausschweifendes Liebes- und Geschäftsleben in einen Badewannen-Selbstmord getrieben. Am anderen Ende der Sperrschen Gesellschaftssatire droht das Melodram. Das Stück fiel bei der Uraufführung durch und gilt seither als Sperrs schwächstes Drama. Man warf ihm Typisierungen und Klischees vor, bemängelte eine unentschlossene Mischung aus Sozialkritik und Kolportage, politische Klein-Moritz-Perspektive und Zynismus. Sperrs bitterböse Ironie, sein greller satirischer Rundumschlag, forderte Denklust vom Zuschauer und überforderte damit Linke und eher Konservative gleichermaßen. In München wurde Münchner Freiheit jahrzehntelang von keinem der etablierten Theater gespielt. Erst 1998 inszenierte Eos Schopol, eine Frau aus der freien Theaterszene, das Stück. Silvia Sperr-Barwich erinnert sich an die Aufführung im Kunstpark, in der sie zum letzten Mal gemeinsam mit Martin Sperr auf der Bühne stand. Der Martin hat den Ederer gespielt. Ich war die Frau Bock. Sarah Kampf war die Katharina Ederer. Und es war sehr schön. Es war ja eine Münchner Erstaufführung. Und die Münchner Freiheit ist von ihm ein sehr geliebtes Stück gewesen. Er hat immer wieder behauptet, es sei das beste Stück. Und es wurde eigentlich nur in Düsseldorf uraufgeführt und dann im Ausland noch gespielt und in Deutschland sonst nicht gespielt. Sylvia Sperr-Barwich lebte 67-68 nicht in München, hatte aber den Kontakt zu Martin Sperr gehalten. Ich war 67-68 in Dinkelsbühl und da sind die Wogen natürlich nur so von ferne hingekommen, aber es war halt das kleinste Theater der Bundesrepublik mit den entsprechenden Dingen, dass wir alles selber gemacht haben, alles selber genäht haben, alles selbst gewaschen haben, alles selbst geputzt haben. Dass es immer die Zeit der Erholung war, wenn man wirklich auf der Bühne war und seine Rolle gespielt hat. Und da kam er dann von den Kammerspielen angereist und fand das toll. Er käme jetzt auch nach Dinkelsbühl. Da habe ich aber gesagt, ich glaube, du schaffst das nicht, Martin. Aber eigentlich hatte er schon ein bisschen mehr Komfort in München. Er war damals Mitglied im Republikanischen Club und hat zu den Linken gehört, hat es aber wahrscheinlich trotzdem mit so einer gewissen Distanz angeschaut, die ihm einfach eigen war generell, was man eben in der Münchner Freiheit dann auch merkt. Er hat auch mal mitdemonstriert und hat eigentlich nie etwas verbissen gesehen. Und auch die Schwächen der Menschen mitgesehen und die Komik, die in allem war. Aber er war schon sehr begeistert von der ganzen Studentenbewegung und von der 68er-Bewegung, war absolut gegen die verkarsteten Strukturen. Und Verlogenheit hat er immer sehr gehasst, diese Unmenschlichkeit, die darin liegt. Deswegen hat er schon zu den Linken gezählt. Wer die Revolution will, muss die Revolution machen. Im revolutionären Mai 68 ging Martin Sperr auch eine, wie sich schnell herausstellte, kurze Ehe ein. Mit Monika Kögler, die er wohl von Bremen her kannte. Sie war dort Dramaturgin am Stadttheater gewesen. Das Marx-Zitat samt Foto zierte die Heiratsanzeige der beiden. Nach der Scheidung im Juli 1969 behielt Monika Sperr den Namen, unter dem sie auch veröffentlichte. Bekannt wurde sie mit Biografien über Therese Giese und Petra Kelly. In ihrem autobiografischen ersten Roman »Die Freundin« hat die geborene Berlinerin den bayerischen Ex-Gatten kaum verschlüsselt porträtiert. Auf einer maibewegten Rebellenversammlung in der Universität hampelte neben ihr ein riesenhafter Zottelbär in penetranter Albernheit herum. Ein entfesseltes Rock'n'Roll-Temperament. Sie verbat sich diese enervierende Fröhlichkeit mit Nachdruck. Der Bärenhafte lachte sie frech aus. Sie war an Hans-Jürgen Hufschmidt geraten, einen leibhaftigen Komödianten. Ein archaischer Bayer, der nicht CSU wählte. Ein Außenseiter aus Veranlagung und Überzeugung. Ein Igelcharakter. In Abwehrstellung stachlig, tückisch, sonst butterweich. Und obgleich erst Mitte 20, ein Patriarch. Dennoch heiratete sie ihn Hals über Kopf. 13 Monate nichts als Kampf und Trotz. Missverständnisse wie vom Fließband. Und am Tage der Scheidung die gegenseitige Versicherung, es gibt nichts Schöneres, als an einem Luftschloss zu bauen, das ständig zusammenkracht. Ein Albtraum, wenn er kochte, da ihre fantasielose Hausmannskost seinen Feinschmeckeransprüchen nie genügte, kochte er manchmal selbst. Stundenlang und mit einer Prachtentfaltung, die sie stumm erschaudern ließ, weil er Zeit und Raum dabei vergaß. Seine Küche, beim Putzen dann wieder ganz die ihre, sah jedes Mal zum Fürchten aus. Alle Türen aufgerissen, alle Töpfe, Pfannen, Schüsseln in schweißtreibenden Nebeldämpfen überneben durcheinander. In diesem Chaos verhallten ihre Hilferufe ungehört. Die Journalistin Nina Keller hat den, wie er selbst von sich sagte, katastrophengeilen Chaoten 1968 für ihren Report über junge Künstler in München besucht. Sie berichtete über Sperrs Lebensstil. Er liebt von Hand gearbeitete Pralinen, weil er gerne zunehmen möchte. Er ist vernarrt in altmodische Stühle, weil sie so bequem sind. Nur wenn er schreibt, nimmt er eine Anstrengung auf sich. Seine Schreibmaschine ist auf einem Stehpult platziert. An den Wänden und auf großen Holztafeln hat er mit Stecknadeln Spickzettel aufgesteckt. Er meint, ohne die Zettel, auf denen der Handlungsablauf im Detail festgehalten ist, würde er den Faden verlieren. Die Wände seiner Vierzimmerwohnung in München-Sendling sind mit Posters und politischen Flugschriften beklebt. Er meint, mich haben sie ja auch überall rausgeschmissen. 20 Stunden habe Sperr damals durcharbeiten können, auch konzentriert schreiben. Ziemlich unabhängig vom Tagesablauf und davon, wo er gerade war, erzählt Sylvia Sperr-Barwig. Also er hat wirklich ein ungeheures Konzentrationsvermögen gehabt und hat, auch wenn er sich unterhalten hat, hat er die Leute verschlissen. Die mussten sich ablösen und schlafen gehen und ein anderer wiederkommen und er blieb einfach immer wach. Er hat wirklich manisch arbeiten können. Er hat gerne in Wirtschaften gearbeitet oder in Cafés unter Leuten. Also er brauchte nicht die Stille, sondern der hat mitten im Trubel alles tun können. Pläne von Stücken, die ich in nächster Zeit verwirklichen will, habe ich mehrere. Aber ich denke, erst muss der Theaterbetrieb Kollektivarbeit ermöglichen, bevor diese Stücke tatsächlich probiert und adäquat gespielt werden können. Das heißt, dass ich mich in nächster Zeit weniger mit Schreiben als mit Spielen beschäftigen werde. Und damit auch mit der Situation des Spielens, dem Theaterbetrieb. Ich denke, dass die Veränderung des Theaterapparats oder zumindest meiner persönlichen Produktionsbedingungen automatisch eine andere Technik des Schreibens ermöglicht. Die Praxis des vorhandenen Theaterapparates ermöglicht mir nur Talentbeweise. Ich will Theater machen, nicht Theater schreiben. Als Sperr 1970 in Theater heute seine Pläne für die neue Spielzeit mitteilte, war in Stuttgart bereits ein neues Stück von ihm uraufgeführt worden. Koralle Meyer, die Geschichte einer Kleinstature, die in der Nazizeit den Beruf wechseln möchte, hatte unter der Regie von Peter Palitsch am 7. Februar 1970 Premiere. Im Vorwort zum Bühnenmanuskript erklärte Sperr seine ästhetische Gegenposition zum damals viel diskutierten dokumentarischen Theater eines Peter Weiß. Koralle Meyer ist kein Dokumentarstück. Die Fabel ist fiktiv. Sie zeigt nicht deutsche Geschichte, sondern die private Geschichte Koralles. Das Dritte Reich kann vorausgesetzt werden und muss nicht durch die Inszenierung hergestellt werden. Das Regime ist auf der Bühne vorhanden durch die Leute, die es etablieren. Das Bühnenbild sollte dem Rechnung tragen und die einzelnen Bilder nicht typisch ausstatten, sondern speziell. In eine farbige, unordentliche Welt wird die Ordnung eingeführt. Zu Koralles Welt gehört Koralles Utopie. Der Traum vom Gemüsegeschäft sollte auf der Bühne gezeigt werden mit den freundlichen Farben der bayerischen Bauernbarock-Votivtafeln. Die Titelrolle spielte bei der Uraufführung Ruth Drechsel, mit der Sperr gut befreundet war. Ihre auch in der Zukunft produktive Freundschaft bestand seit Anfang 1966. Die beiden hatten sich in Berlin kennengelernt, wo sie in der Schaubühnenaufführung von Marie-Louise Fleißers Der starke Stamm die Balbina gespielt hatte. Drechsel machte Sperr damals auch mit Fleißer bekannt. Als Koralle Meyer begeisterte sie 1970 Publikum und Presse. Für Helmut Karasek gehörte ihr Spiel zu den eindrucksvollsten Schauspielerleistungen und Koralle Meyer zu den wichtigsten Stücken des Jahres 1970. Zusätzlich zur Theaterarbeit, die bei Sperr ja immer auch Arbeit als Schauspieler war, entstanden 1970 und 71 Drehbücher für zwei Fernsehfilme, beide Adaptionen historischer Stoffe ohne Bayern-Nostalgie und Tümelei. So machte Sperr aus dem legendären Räuber Kneißl einen Sozialrebellen. Unter der Regie von Reinhard Hauff wurde daraus aber kein bayerischer Italo-Western oder Bonnie und Clyde auf Bayerisch, was Sperr wohl vorschwebte, sondern eher Andreas Bader auf Altdeutsch, wie ein Kritiker nach der Erstsendung 1971 anmerkte. Die 1972 von Peer Raben mit Ruth Drechsel in der Hauptrolle verfilmte Tragikomödie Adele Spitzeder ist die Spitzbübinnen-Geschichte einer populären Privatbankiere, die ihrer Zeit den etablierten Münchner Bankhäusern die Hölle heiß gemacht und viele einfache Leute um ihr letztes Geld gebracht hat. Fürs Radio übersetzte Sperr mehrere Hörspiele anderer Autoren ins Bayerische. Von Dieter Kühn beispielsweise zwei Monologe. Lebensohmt und Sterbenswerterl heißen Sperrs bayerische Fassungen mit Therese Giese bzw. Walter Sedlmayr als Sprechern. Sperr wirkte auch selbst in Hörspielen mit. So ist er mit Sylvia Barwich in seiner bayerischen Bearbeitung von Brun Olsens Bruder der Braut zu hören. Sperr, der hier auch Regie führte, sprach den Bruder, Barwich das von ihm angehimmelte Mädchen. Ja, am Beckenbauer, stell dir vor, er steht mit dem Rücken zum Tor. Und dreht in den feuchten, nassen Rasen. Ja, und dann. Ah, du sagst. Ich sag tscha. Sagst du tscha? Ja. Tscha, Baby. Sylvia Barwich und Martin Sperr lebten inzwischen zusammen. 1969 hat er mich schon gefragt gehabt, ob ich nicht komme nach München und er schafft es doch alles nicht und er wird nicht fertig mit den ganzen Dingen, also mit diesem Beruf und ich bin zum Helfen gekommen. Sie blieb. Rückblickend meint sie über ihre lebenslange Bindung. Er hat mich immer ungeheuer anerkannt. Ich habe immer gewusst, dass er mich ganz anders schätzt als andere Menschen. Das hat er mir immer wieder zu verstehen gegeben. Und wir waren sehr tief und sehr fest verbunden. Also wir konnten uns beide nicht voneinander lösen. Auch wenn wir das manchmal daran auch gedacht haben. Aber es war ein tiefes Verständnis füreinander da. Ja, man kann es wahrscheinlich Liebe nennen, weil es liebevoller Art war. Als das Hörspiel Bruder der Braut Ende 1970 aufgenommen wurde, war sie schwanger. Sie suchte ein Haus auf dem Land, wo das Kind aufwachsen und Martin Sperr eine Dichterklause, eine Rückzugsmöglichkeit zum Schreiben haben sollte. In Unterschnittenkofen in Niederbayern fand sie es. Mit wenig Komfort, doch sehr idyllisch von drei Seiten Wald umgrenzt. Martin Sperr gefiel das Haus. Im Mai 1971 zogen beide dorthin. Am 19. Juli wurde ihre Tochter Felicitas geboren. Marie-Louise Fleißer, mit Sperr ja seit der Berliner Schaubühnenaufführung ihres Dramas »Der starke Stamm« befreundet, besuchte die junge Familie im August. Im November feierte die Schriftstellerin ihren 70. Geburtstag. Sperr, Fassbinder und Krötz berichteten im Donaukurier, wie wichtig und anregend das Werk der Fleißer für ihr eigenes Schaffen geworden sei. Sperr schrieb: Ich habe von der Fleißer viel gelernt, ohne das Bedürfnis zu haben, sie zu kopieren. Als Marie-Louise Fleißer im Jahr darauf unter dem Titel »Alle meine Söhne« über ihr Verhältnis zu den drei bayerischen Junggenies schrieb und dabei auch von ihrem Besuch bei Martin Sperr erzählte, hatte ein Unglück, von dem wir, so Fleißer, nicht wissen, wie blind es ist oder ob es zielstrebig tut, vieles verändert. Mit großer Besorgnis habe ich in Zürich gehört, dass Martin Sperr während eines Reifenwechsels an seinem Wagen einen Gehirnschlag erlitt und, wie ich später erfuhr, operiert werden musste. Warum gerade der, fragen wir, und warum immer die? Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte noch den Anblick vom Sommer in mir. Da stand er groß und gesund vor dem Gärtnerhaus, das er sich hergerichtet hatte, am Rand eines Waldes, die Bienen summten am Wildrosenstrauch, sein 4 Wochen altes Töchterlein schrie, von weitem schaute sein Heimatort auf ihn her. Und Martin stand auf dem Rasen wie das blühende Leben. Er war ganz gesammelt. Er war ein in sich geschlossener Mensch. Vom Schreiben war er vorübergehend vergrämt, weil die Kritik nicht so mit ihm ging, wie sie früher mit ihm gegangen war. Aber es strahlte von ihm aus. Und ich spürte, da kommt noch was. Dem ist das Wasser nicht abgegraben. Da ist immer noch was dahinter. In dem Mann steckt noch mehr drin. Martin Sperr war 27, als er am 31. Januar 1972 bei einem Reifenwechsel zusammenbrach. In seinem Kopf waren 2 Aneurysmen, 2 erweiterte Schlagadern geplatzt. Und das Kind war dabei und ich war dabei und Schnee lag, es war ja Ende Januar. Und da ist er dann mit so Kopfweh und immer gegen den Kopf schlagend umgekippt. Er hat so Kopfweh und war dann bewusstlos. Sylvia Barwich fuhr den Bewusstlosen in eine Klinik. Nach ein paar Tagen Wachstation und erneuten Blutungen wurde er operiert. Er lag 2 Monate auf der Intensivstation. Und dann wusste niemand, wie das Ergebnis sein würde und es wusste auch niemand, wie weit er noch mal kommt. Da haben sie auch gesagt zu mir, so eine Schwester im Krankenhaus, das Kind und ihn, das können sie überhaupt nicht schaffen, das geht gar nicht. Aber ich habe gesagt, nein, also das schaffe ich schon, ich will schon, dass er wieder heimkommt und auch, dass das Kind erstmal zu Hause bleibt. Aber in der Zeit, wo das Kind eh klein war, man sich sowieso eigentlich ganz nach innen wendet und da hatte ich halt die beiden dann. Das war irgendwie ganz organisch in den ersten 2 Jahren dann. Die Folgen der Gehirnblutungen und Operationen zwangen Sperr zu 2 Jahren Rentnerdasein. Er musste gleichsam wie ein Kind alles von vorn lernen, musste auch lernen, mit den Behinderungen durch seine Krankheit und dem Wissen darüber zu leben. Dass er es schaffte, schreibt Sylvia Sperr-Barwig seiner Lebensbejahung und seinem Realismus zu, der ihn befähigte, sich immer wieder neuen Situationen anzupassen, ja für sich selber aus den veränderten Umständen etwas Gutes zu machen. Er habe mit dem Tod gelebt und sich ohne Illusionen vertrauensvoll für das Leben entschieden. Und dadurch hat er da eben doch auch noch 30 Jahre gehabt, die zwar anders waren, aber die doch auch noch 30 Jahre waren. Martin Sperr nahm in diesem zweiten Lebensabschnitt noch einmal gewaltig zu. Er wog schließlich bis zu 3 Zentner. Anfängliche Versuche, als Masseur oder Koch eine neue Existenz aufzubauen, scheiterten. Doch 1974 gelang ihm der Neuanfang als Schauspieler. Er begann mit Lesungen, trat in Münchner Kleintheatern auf und bekam Stückverträge in Bochum, Hamburg und Freiburg. 1976 arbeitete er den Stoff seines letzten Fernsehfilms zu einem Theaterstück um. Die Spitzeder wurde 1977 in Bonn uraufgeführt und bei den Mülheimer Theatertagen als bestes deutschsprachiges Stück des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr darauf spielte Sperr selber die Titelrolle in München. Jutta Wachsmann inszenierte die Spitzeder an Gunnar Petersens und Beles Adams Studiotheater. Für Wachsmann, die im Stück auch mitspielte, war es die erste Regiearbeit. Für das kleine, arme Studiotheater ein tollkühnes Großprojekt mit immerhin 14 Schauspielern. Der Erfolg war riesig. Der Sperr spielt die Spitz in München, ist Michael Skasas Kritik überschrieben. Was willst du denn als Frau heutzutage arbeiten? Als Mann könntest du eventuell arbeiten, als Frau rentiert sie sich nicht. Das Einzige, was sie für eine Frau rentiert, ist heiraten. Und da brauchst du auch bloß so einen Dreck mit erwischen wie dein Vater. Der wird den ganzen Tag schlagt und sauft. Da darfst du dir nur mitarbeiten, so schaut's aus. So, jetzt sag ich dir was. Wer zahlt? Du. Also. Und wenn dir was nicht passt, dann kannst du gleich wieder schleichen. Horn! Michael Skasa hat Martin Sperr 1979 auch nach seinen derzeitigen literarischen Arbeiten gefragt. Hauptsächlich Film im Moment, also Fernsehfilm. Mhm. Und ein Stück, an dem ich aber jetzt schon 4 Jahre sitze oder sowas. Und das geht einfach nicht weiter. Und ich weiß, dass wenn überhaupt, dann wird das noch was. Und dann schreibe ich nichts mehr. Warum nimmer? Weil das langt. Und was machen Sie dann? Mache ich ein Geschäft auf. Kramerlern? Ja, freilich. So ein Reimschlern. Haben Sie die Nase voll vom Schreiben oder vom derzeitig fehlenden Erfolg? Nein, mir fällt nichts mehr ein. Also nichts mehr, was brauchbar ist. Und ich habe Gott sei Dank nur den Verstand, dass ich das merke. 1983 wurde Martin Sperr Ensemblemitglied am damals neu gegründeten Münchner Volkstheater. 10 Jahre war er dort Schauspieler, arbeitete aber auch mit Freunden aus der freien Theaterszene zusammen. Als Autor ist Martin Sperr kaum mehr hervorgetreten. Im Kleinverlag Huber und Klenner erschien 1979 noch ein Sperrbuch mit der Geschichte von Olympio und dem schönen Titel »Willst du Giraffen ohrfeigen, musst du ihr Niveau haben«. 2000 zogen Sylvia und Martin Sperr nach Landshut. Sein Zustand war schwankend und er war schon vor seinem Tod zunehmend gefährdet. Es war sogar auch eine wirklich eine ein bisschen komische Geschichte, die ich erzählen will. Es war gerade meine Zwillingsschwester und meine Mutter gestorben, innerhalb von 3,5 Wochen. Und die war am 22. Dezember gestorben, die Mutter. Und wir hatten am 24. Weihnachten gefeiert, noch mit der Tochter und der Schwägerin. Und die waren wieder weggefahren. Und dann sagt er, Ach, mein Rücken tut so weh. Ach, die Nieren. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich wusste seit einem Jahr, dass da ein Aneurysma platzen könnte. Und wenn er Rückenschmerzen kriegt, dann muss sofort was gemacht werden. Und da habe ich gesagt, bist du sicher, dass es die Nieren sind? Ich bin überhaupt nicht sicher. Dann habe ich gesagt, du wirst doch nicht jetzt auch noch. Dann hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, wieso? Was meinst du? Ach, du meinst? Nein, ich nicht. Und das hat er dann auch eingehalten und ist nicht gestorben. Sehr zur Verwunderung der Ärzte. Er musste dann nach Regensburg gebracht werden auf Umwegen. Und dann sind wir am nächsten Tag hingefahren und er war ungeheuer aufgekratzt auf der Intensivstation und hat nur immer gesungen, ich sterbe erst im nächsten Akt, ich sterbe erst im nächsten Akt. Ihm blieben noch 1¼ Jahre. Martin Sperr starb am 6. April 2002 mit 57 Jahren in seinem Haus in Landshut, friedlich in seinem Schaukelstuhl. In den 3 Wochen vor seinem Tod habe ich gemerkt, irgendwas ist seltsam, irgendwas passiert und habe zur Tochter gesagt, du, ich weiß nicht, ob er jetzt nicht vielleicht stirbt. Und hat es mir innerlich so gesagt, achte auf gar nichts, was kostet oder nicht, mach alles, was er will. Und dann haben wir also noch Ausflüge gemacht und sind in ein Gasthaus, schön essen gegangen. Und er wollte dann die Orte besuchen, wo er in der Kindheit war und das alles noch mal sehen, ist ausgestiegen, hat gesagt, ah, hier war mein Zimmer und so und jetzt ist das ganz anders. Also er hat richtig noch sein Leben eingeholt zum Schluss. Olympius Traum vom gelobten Lande Bayern ist das Stück Utopie, das sich im unheimlich Komischen verbirgt. Bayern ist ein Freistaat mit dem Stammland um die Isar, einigen ärmeren Landstrichen und einer abgefallenen Westregion, die sich nun Pfalz nennt. Die Bewohner Bayerns, meist starke, kräftige Gestalten, leben von Gastlichkeit, in der Landessprache Fremdenverkehr. Es gibt an Sehenswürdigkeiten die düsteren Schlösser Ludwig Zweis, Oberammergau, Bayreuth und einige Seen, in welche die bayerischen Sozialdemokraten die vom Volk geliebten Monarchen zum Selbstmord hineindrängen. Ein Naturvolk, das in den Höhen und Tälern der Alpen gegen die wahre Natur ankämpft und hauptsächlich an der Isar siedelt, einem reißenden Strom, gegen den anzuschwimmen, sich in keinem Fall lohnt. Überall rausgeschmissen. Der Dramatiker Martin Sperr. Das war ein bayerisches Feuilleton von Monika Dimpfel. Es sprachen Beate Himmelstoß, Jörg Hube, Rainer Buck, Rahel Contess und Ilse Neubauer. Ton und Technik Hans Scheck und Susanne Harasim. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014. Martin Sperrs großen ersten Erfolg Jagdszenen aus Niederbayern können Sie auch im Bayern 2 Hörspielpool hören, in der ARD Audiothek und unter bayern2.de. Dort finden Sie auch die Grandauers und ihre Zeit, Willi Puruckers Kulturspielserie aus den 1980er Jahren.